Aziz, beeil dich. Es gibt viel zu tun. Allein schaffe ich es nicht. Ich komme schon, Malcolm. الصبح. مورغان ديميرو. نهار اليوم نهار مسايب. هلا شراد يكون نهار خايب. إذا كانت الهوخ خمارة بحل خوها لا يسترنا. أنا عرفتها مش بحل خوها. وينتر فيها. خطرنا يوكتو. كم راين عزيز. Steh nicht rum. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Lassen Sie mich vorbei, Mam Kulü. Ich bin's, Mathilde. Rückkehr in die Wüste. Wer ist die alte Frau? Das ist Mart. Wer? Mart, Maries Schwester. Was macht sie hier um diese Zeit, in diesem Aufzug? Sie ist Adrians Frau. Haben Sie Mitleid mit ihr? Du bist also wieder zurück in unserer guten alten Stadt. Bist du mit guten Vorsätzen gekommen? Jetzt, wo das Alter uns ein bisschen ruhiger gemacht hat, könnten wir versuchen, uns für die kurze Zeit, wo du da bist, einmal nicht zu zanken. In den 15 Jahren habe ich mich daran gewöhnt, nicht mehr zu zanken. Meine Vorsätze sind die allerbesten. Und wenn das Alter dich ruhiger gemacht hat, bin ich darüber sehr froh. Die Dinge werden dann einfacher für die lange Zeit, die ich hier zu bleiben gedenke. Mich hat das Alter reizbar gemacht. Bei deiner Ruhe und meiner Reizbarkeit müssten wir sehr gut miteinander auskommen. Du hast dem Krieg entgehen wollen und bist verständlicherweise in das Haus zurückgekommen, in dem deine Wurzeln sind. Daran hast du gut getan. Bald ist der Krieg vorüber und du kannst zurück nach Algerien in die schöne algerische Sonne. Meine Wurzeln? Was für Wurzeln, ich bin kein Salat. Ich habe Füße. Und die sind nicht dazu da, dass man sie in den Boden steckt. Und was den Krieg angeht, mein lieber Adrien, der ist mir Schnuppe. Ich will keinem Krieg entgehen. Im Gegenteil, ich bringe ihn hierher, in diese gute alte Stadt, in der ich ein paar offene Rechnungen zu begleichen habe. Die Zeit, die du fort warst, muss deiner Fantasie, die schon immer rege war, mächtigen Auftrieb gegeben haben. Und die Einsamkeit und die Hitze Algeriens haben dir offensichtlich im Kopf schwer zugesetzt. Aber wenn du hergekommen bist, um dein Erbteil anzuschauen und dann wieder fortzugehen, bitte, schau es dir an. Sieh, wie gut ich mich darum kümmere. Bewundere, wie ich dieses Haus verschönert habe. Und wenn du es gut angeschaut, betatscht und begutachtet hast, dann werden wir uns um deine Rückreise kümmern. Ich bin nicht gekommen, um wieder wegzufahren, Adrien, mein kleiner Bruder. Ich habe mein Gepäck und meine Kinder dabei. Ich bin ganz selbstverständlich in dieses Haus zurückgekehrt, weil ich es besitze. Und ganz gleich, ob es schöner oder hässlicher geworden ist, es ist immer noch meins. Du bist die Besitzerin, meine liebe Mathilde, du bist die Besitzerin. Ist völlig in Ordnung. Ich habe dir Miete gezahlt und ich habe den Wert dieser Bruchbude beträchtlich gesteigert. Aber du bist die Besitzerin, einverstanden. Fang nicht an, mich in Rage zu bringen. Fang nicht an zu zanken. Sagen wir uns noch einmal guten Tag. Das alles war ein schlechter Anfang. Gut. Mein lieber Adrien, fangen wir noch einmal von vorn an. Glaub nicht, Mathilde, ich dulde, dass du Hausbesitzerallüren annimmst, dass du die Gänge entlang wanderst und alles anfasst, als wärst du Herr im Haus. Man kann nicht ein Feld brach liegen lassen, irgendwo hinterm Ofen abwarten, dass ein Trottel es bestellt und dann zur Erntezeit zurückkommen, um Anspruch zu erheben auf seinen Besitz. Wenn das Haus dir gehört, gehört sein Wohlstand mir. Glaub mir, diesen Teil lass ich mir nicht wegnehmen. Deinen Teil hast du dir selber ausgesucht. Aus Unvermögen hast du mir die Fabrik gelassen. Und aus Faulheit hast du das Haus genommen. Aber dieses Haus hast du im Stich gelassen, um Gott weiß wohin abzuhauen. Und jetzt hat es ohne dich seine Gewohnheiten angenommen. Es hat seinen Geruch, es hat seine Bräuche, es hat seine Traditionen, es erkennt seine Herren. Man darf es nicht grob behandeln. Und ich werde es schützen, wenn du es auf den Kopf stellen willst. Warum sollte ich mein Haus auf den Kopf stellen, wenn ich darin wohnen will? Aus seinem Wohlstand schließe ich, dass auch deine Fabrik floriert. Wärst du arm, hätte ich dich gebeten, deine Koffer zu packen. Aber weil du reich bist, werde ich dich nicht hinauswerfen. Ich werde mich mit dir abfinden, mit deinem Sohn und mit allem anderen. Aber ich gedenke mich sehr genau daran zu erinnern, dass das Bett, in das ich mich lege, mir gehört. Und dass der Tisch, von dem ich esse, mein Tisch ist. Wenn du glaubst, du findest dein Bett wieder vor wie ein altes, vertrautes Möbelstück, ist es nicht sicher, ob dein Bett dich wiedererkennt. Und ich weiß nach 15 Jahren, dass ich mit geschlossenen Augen in mein Zimmer gehe und mich in mein Bett lege, als hätte ich immer darin geschlafen. Und mein Bett wird mich sofort wiedererkennen. Und wenn es mich nicht wiedererkennt, werde ich es so lange schütteln, bis es das tut. Ich hab's gewusst. Du kommst im Bösen. Du nimmst Rache für dein Unglück. Du hast immer Unglück gehabt, damit du dich rächen konntest. Du ziehst das Unglück an. Du suchst es. Du rennst hinter dem Unglück her aus Spaß an der Rachsucht. Oh, du regst dich auf. Wenn du mir nie etwas Böses getan hast, warum soll ich mich dann an dir rächen? Adrien, wir haben uns noch immer nicht guten Tag gesagt. Nein, ich will nicht mehr. Wer ist denn diese Dame? Das ist Mathilde. Heilige Mutter Gottes, was ist sie groß geworden? Ich habe den Namen deiner Kinder vergessen. Der Junge heißt Edouard und das Mädchen Fatima. Fatima, bist du verrückt? Den Namen musst du ändern. Fatima, was soll ich denn sagen, wenn sie mich nach ihrem Namen fragen? Ich mache mich doch nicht lächerlich. Hier wird gar nichts geändert. Ein Name lässt sich nicht erfinden. Der liegt in der Wiege. Den holt man aus der Luft, die das Kind atmet. Wenn sie in Hongkong geboren wäre, hätte ich sie Zue Tai genannt. Ich hätte sie Shadim Ya genannt, wenn sie in Bamako geboren wäre. Und wenn ich sie in Amikameka zur Welt gebracht hätte, wäre ihr Name Istak Suatl. Wer hätte mich daran hindern sollen? Wenigstens, solange du hier bist. Wenigstens hier, wenigstens vor den Freunden. Nennen wir sie Caroline. Was sind sie groß geworden? Können Sie schon lesen? Haben Sie die Bibel gelesen? Mert. Die Kleine ist schon so groß. Mert. Betet sie zur heiligen Mutter Gottes von La Salette? Kennen Sie die heilige Mama Rosa? Adrien, stimmt es, dass du das da geheiratet hast? Was? Die da. Du wirst doch wohl wissen, wen du geheiratet hast, oder? Ich habe sie geheiratet. Du bist und bleibst ein Affe. Sowas heiraten, nachdem du die Schwester geheiratet hattest. Arme Marie. Alles, was bei Marie schön, weich und zerbrechlich, alles, was bei ihr zart und vornehm war, ist bei der da verhutzelt. Solange ich sie vor Augen habe, sehne ich mich nicht nach der anderen. Was sagt dein Sohn? Armer Mathieu. Mein Sohn sagt gar nichts. Jedenfalls nicht von mir. Und außerdem ist mein Sohn weder arm noch zu beklagen. Und du schläfst mit ihr in einem Bett? Sie trinkt, oder? Ich sehe es ihr an. Ich weiß nicht. Vielleicht. Sieht so aus. Jedenfalls nicht von mir. Du bist blöder als ein Gorilla. Marie ist tot. Du hast keine Frau mehr. Und du genauso wenig einen Mann. Wo kommen die beiden her? Du weißt es selber nicht. Sag du mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Man nimmt sich in Acht, Adrien. Man nimmt sich in Acht. Hast du dich immer noch nicht dazu durchgerungen, Schuhe zu tragen? Und was machst du, wenn du aus dem Haus gehst? Ich gehe nicht aus dem Haus, Mathilde. Ich gehe nicht aus dem Haus. Ma'am Kele, Aziz, man soll die Zimmer herrichten. Mathilde wird mit ihrer Tochter in ihrem Zimmer schlafen und ihr Sohn schläft in Mathieus Zimmer. Ich will nicht in meinem Zimmer. Ich will niemanden in meinem Zimmer. Mein Zimmer gehört mir. Dein Zimmer gehört nicht dir, Arschloch. Mama? Ich habe im Garten jemanden getroffen. Jemanden, den ich noch nie gesehen habe. Und der mich an jemanden erinnert. An jemanden, dessen Namen ich mich nicht auszusprechen traue. Denn dieser jemand hat es mir verboten. Maman, steh auf. In diesem Haus passieren seltsame Dinge und ich hasse es. Komm mit, Maman. Dieser jemand ist verschwunden, sobald am Himmel ein Lichtschein... ein winziger Lichtschein erschienen ist, der allererste Lichtschein der Morgendämmerung. Komm, ich bin sicher, das Gras ist noch niedergetreten und vielleicht hängt am Baumstamm noch ein Faden von seinen Kleidern. Maman, Dieses Haus ist voller Geheimnisse. Es macht mir Angst. Oh nein. Ich will mich nicht rühren. Ich habe Stunden gebraucht, bis ich das Bett warm hatte. Und jetzt werde ich mich nicht mehr rühren bis zum Frühstück. Komm, leg dich neben mich. Es ist warm. Schlaf. Es sind nur Stunden bis zur Frühstücksglocke und mir macht schon der Hunger zu schaffen. Im Schlaf wartet es sich leichter. Nach dem Kaffee wirst du mir erzählen. Ich kann nicht schlafen. Dieses Haus ist böse. Du hättest es zu Maries Zeiten kennen sollen. Komm zu mir ins Bett. Und ich erzähle dir, wie gut Marie war. Ich erzähle dir die Geschichte von Marie. Die Geschichte meiner Freundin. Meine lieben kleinen Marie. Ich erzähle dir, bis du einschläfst. Du denkst nur ans Schlafen. Ach, was heißt das? Ich denke nur ans Schlafen. Ich hatte gerade ein wenig Schlaf gefunden, nachdem ich eine Nacht kein Auge zugetan hatte. Maman, ich sage dir, ich habe jemanden getroffen. Komm, sonst glaubst du mir nicht. Das Gras im Garten hat sich wieder aufgerichtet. Wind und Tau haben den Baumstamm blank gefegt. Aber ich will, dass du mir glaubst. Steh auf, zieh dir ein Kleid über. Was machst du für ein Gesicht, Fatima? Sag es, dein Geheimnis. Sag es. Es bläht dir das Gesicht auf. Es kommt dir zu den Augen raus. Sag es mir, oder du platzt. Ein Geheimnis darf man nicht sagen. Ich kenne diese Geheimnisse, diese nächtlichen Begegnungen im Garten. Und nach 9 Monaten ist es kein Geheimnis mehr, sondern ein Skandal. Wer ist der Mann? Was hat er dir getan? Ich habe nicht gesagt, dass es ein Mann war. Was hast du ihm gesagt? Habt ihr miteinander gesprochen? Ist es eine Erscheinung, mit der man sprechen kann? Ich habe nichts gesagt. Ich hatte zu viel Angst. Aber das, was er dir gesagt hat, kannst du mir sagen. War es eine genauso stumme Erscheinung wie du? Nein, sie hat mit mir gesprochen. Sag mir ihren Namen. Nie. Dann sag ihn im Schrank. Dir wird leichter. Sag ihn zwischen den Kleidern. Ich will ihn nicht wissen, aber du wirst krank, wenn du ihn noch länger für dich behältst. Schon? Es war kein langes Geheimnis. Jedenfalls bist du nicht mehr so rot. Warum so viele Geschichten um ein so kleines Geheimnis? Ich habe nicht gesagt, es ist klein. Ich ziehe ein Kleid über und komme mit. Aber glaubst du, du kannst weiter hier so leben wie eine Wilde? Glaubst du, wir können so weiterleben wie früher? Maman, ich habe nicht gewollt, dass mir das passiert. Was für einen Namen hast du gesagt? Ich habe keinen Namen gesagt. Ich habe einen Namen gehört. Ich habe den Mund nicht aufgemacht. Ich war einfach nur da, ohne was zu sagen. In den Falten meiner Kleider habe ich einen Namen gehört. Du träumst, Maman. Du machst dich über mich lustig. Du glaubst mir nicht. Doch, ich glaub dir. Bleiben wir zusammen. Bleiben wir beieinander. Oh, jetzt bin ich es, die Angst hat. Komm zu mir, Fatima. Komm zu mir unter die Decke. Du zitterst, Maman. Du siehst aus, als würdest du frieren. Marie. Was? Marie, das ist der Name, den ich im Rascheln der Kleider gehört habe. Wo gehst du hin? Du hast nicht gefrühstückt. Wo willst du hin mit so einem Verschwörergesicht? Ich will raus. Du willst raus, Mathieu? Woraus willst du raus? Und wohin willst du raus? Ich will raus aus dem Haus. Ich will raus aus dem Garten. Ich will richtig raus. Warum zum Teufel willst du raus? Fehlt es dir an irgendwas? Azize geht es für dich holen. Was mir fehlt, ist, dass ich rauskomme. Und an meiner Stelle rauskommen, das kann Azize nicht. Azize kann alles an deiner Stelle, nur nicht mein Sohn sein. Und ich möchte wissen, warum mein Sohn in aller Frühe so ein Verschwörergesicht macht. Ist es nicht völlig normal, dass ich in meinem Alter aus dem Haus kann, ohne dass das mit einer Verschwörung zu tun hat? Nein, das ist nicht normal. Willst du in die Fabrik? Ich nehme dich nachher mit. Willst du in die Kirche? Wenn du zum Frömmler geworden bist, bringen wir dich gleich nach dem Frühstück hin. Wohin willst du sonst? Wie kommst du auf diese komische Idee? Ich will in die Stadt. Du bist doch in der Stadt. Unser Haus steht mitten in der Stadt. Mehr in der Stadt als hier in unserem Haus kannst du nicht sein. Ich will Luft schnappen. Dann leg dich im Garten unter die Bäume. Und ich lasse dir einen Kaffee bringen. Mehr Luft als in diesem Garten gibt's in der ganzen Stadt nicht. Ich will weg. Also gut, geh. Geh nur. Innerhalb der Grenzen dieses Gartens. Und mach nicht länger so ein Gesicht. Ich will weg aus diesem Haus. Ich will weg aus dieser Stadt. Ich will weg aus diesem Land. Ich will Soldat werden. Sag das noch einmal. Heute Morgen schwirrt mir der Kopf vom Geschrei deiner Tante. Ich will meinen Kriegsdienst leisten. Nach Algerien gehen. In den Krieg. Wer hat dir gesagt, dass in Algerien Krieg ist? Ich will nicht länger mit Edouard in einem Zimmer schlafen. Ich will nicht Tag und Nacht Edouard ständig auf die Füße treten. Ich will nach Algerien, weil das der einzige Ort ist, wo ich ihn bestimmt nicht treffe. Wer hat dir gesagt, dass es Algerien gibt? Edouard macht sich über mich lustig, weil ich noch nichts von der Welt gesehen habe. Die Welt ist hier. Du kennst sie sehr genau. Du läufst jeden Tag darin rum und sonst gibt es nichts zu sehen. Schau dir meine Füße an, Mathieu. Da hast du den Mittelpunkt der Welt. Dahinter kommt schon gleich der Rand. Und wenn du dem Rand zu nah kommst, fällst du runter. Ich möchte reisen. Reise von deinem Zimmer ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer auf den Dachboden, vom Dachboden in den Garten. Mein Sohn, heute Morgen bist du wirr im Kopf. Ich möchte meinen Militärdienst leisten. Sie werden dich nicht nehmen. Du hast Plattfüße. Ich habe keine Plattfüße. Wer hat dir gesagt, du hättest keine? Ich habe Plattfüße, also hast du sie auch. Solche Dinge weiß ein Vater besser. Selbst mit Plattfüßen will ich Soldat sein. Mit dem Fallschirm über Algerien abspringen und mit dem Feind kämpfen. Ich will Fallschirmspringer werden, Papa. Ich will ganz kurze Haare haben, einen Tarnanzug, das Messer ans Bein geschnallt, den Revolver im Gürtel. Ich will mich aus der Flugzeugtür fallen lassen. Ich will durch die Luft fliegen, über dem Boden schweben. Ich will singen zwischen Himmel und Erde. Ich werde Aziz entlassen und Edouard verprügeln. Ich möchte, dass mich die Kinder bewundern. Ich möchte, dass die Jungen neidisch hinter mir herschauen. Ich möchte, dass die Frauen mich anmachen. Ich möchte, dass der Feind vor mir Angst hat. Ich möchte ein Held sein, mein Leben aufs Spiel setzen, Anschlägen entkommen, verwundet werden, leiden ohne zu klagen, bluten. Hier sei ein Held, vor meinen Augen. Bin ich vielleicht kein Held, seit deine Tante da ist? Bin ich nicht immer einer gewesen, wo ich dich aufgezogen und dir ein Erbe aufgebaut habe? Ich will nicht erben, ich will sterben. Mit schönen Sätzen auf den Lippen. Mit welchen zum Beispiel? Ich weiß noch nicht. Du weißt gar nichts. Hinter dieser Mauer beginnt der Dschungel. Und ohne den Schutz deines Vaters darfst du ihn nicht betreten. Den Schutz meines Vaters bin ich leid. Ich möchte keine Ohrfeigen mehr. Ich möchte ein Mann sein, der die anderen schlägt. Ich wünsche Kameraden, mit denen ich trinken und mich prügeln kann. Ich wünsche mir Feinde, die ich umbringen und besiegen kann. Ich möchte nach Algerien. Deine Feinde sind in deinem eigenen Haus. Deine Kameraden hast du in deinem Vater. Wenn du trinken willst, dann trink. Und ich werde dich nicht mehr ohrfeigen. Algerien jedenfalls gibt es nicht. Du wirst blöd dastehen. Edouard hat mir von Algerien erzählt. Edouard ist ein notorischer Lügner. Ich war dabei, wie du selbst vom Krieg geredet hast. Er ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es herrscht Ruhe im Land. Jeder geht wieder an seine Arbeit. Ich will nach Paris. Ich will nicht mehr in der Provinz leben. Man sieht immer dieselben Leute und es passiert nie was. Das nennst du nichts? Deine Tante und deine Vetter nisten sich hier ein und du findest, das ist nichts? Die französische Provinz ist der einzige Ort auf der Welt, wo man sich wirklich wohlfühlt. Die ganze Welt beneidet uns um unsere Provinz, um ihre Ruhe und ihre Kirchtürme, ihr mildes Klima, ihren Wein, ihren Wohlstand. In der Provinz bleibt einem nichts mehr zu wünschen, denn man hat alles, was ein Mensch sich wünschen kann. Was redest du davon verreisen? Du sprichst keine Sprache, nicht mal für Latein hat's gereicht. Ich werde Fremdsprachen lernen. Ein guter Franzose lernt keine Fremdsprachen. Er begnügt sich mit seiner eigenen. Sie ist vollauf ausreichend, umfassend, ausgewogen, schön anzuhören. Die ganze Welt beneidet uns um unsere Sprache. Und ich beneide die ganze Welt. Verzieh nicht so verdächtig das Gesicht, Mathieu. Ah. Es ist noch nicht ganz weg. Endlich erkenne ich meinen Sohn wieder. Ich werde Soldat. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich bin Mathilde. Und ich werde Sie kahl scheren. Ich hole Ihnen noch das kleinste Härchen vom Kopf und Sie werden hier weggehen mit einem Schädel so glatt wie der von Frauen, die mit dem Feind geschlafen haben. Ich bin ein ehrbarer Mann. Und Sie werden erfahren, wie viel Spaß es macht, mit einem höckrigen weißen Kopf auf die Straße zu gehen, in der schlimmsten Nacktheit, die es gibt. Ich bin ein geachteter Mann. Sie werden erfahren, wie unerträglich langsam die Haare nachwachsen, Sie werden sich morgens im Spiegel betrachten und Sie werden einen schrecklichen Greis erblicken. Einen abstoßenden Fremdling. Einen Affen, der Ihre Grimassen nachäfft. Mein Werdegang ist makellos. Das werden Sie erfahren, wie schwer es ist, einen Schädel zu bedecken. Mein Familienleben ist untadelig. Sie werden nach Hüte suchen und Sie werden alle schrecklich finden. Sie werden von Perücken träumen, von Kapuzen. Sie werden die Passanten auf der Straße hassen. Mein Bekanntheitsgrad ist hoch in dieser Stadt. Sie werden sie alle schön finden mit ihren Locken, mit ihrem wild zerzausten Haar. Und monatelang wird ihr ganzes Leben, ihre Gedanken, ihre Träume, ihre Energie, ihre Wünsche, ihr Hass um diese eine idiotische Sache kreisen. Sie werden sich konzentrieren, damit sie schneller wachsen. Was haben Sie gegen meine Haare? Sie werden an den ersten Büscheln zupfen, damit es schneller geht. Und Sie werden sehen, dass es nicht schneller geht. Was haben Sie ihnen getan? Bald bin ich alt und Sie gehen von selber langsam wachsen. Dass die Tage lang sind, dass die Wochen und Monate lang sind, weil man diesen obszönen Schädel trägt. Ich will, dass Sie von selber ausgehen. Und es wäre Ihnen lieber, man hätte Ihnen die Eier abgeschnitten. Ich will nicht, dass sich jemand daran vergreift. Auch an meinen Haaren sollte sich niemand vergreifen. Aber Sie haben vor allen Leuten auf mich gewiesen. Sie haben mit dem Finger auf mich gezeigt. Von wem sprechen Sie? Sie haben auf mich spucken lassen mit Ihren Lügen. Für wen halten Sie mich? Sie haben mich als Verräterin abgestempelt. Halten Sie mich für jemand anderen? Und selbst wenn Sie es vergessen haben, selbst wenn die Zeit vorübergegangen ist, ich habe es nicht vergessen. Ich kenne Sie nicht. Ich habe Sie nie gesehen. Und auch Sie kennen mich nicht. Sind Sie durchs Fenster eingestiegen? In diesem Fall sollen Sie wissen, dass mir dieses Haus nicht gehört. Ich kann nichts für Sie tun. Und ich verspreche Ihnen sogar, dass ich Sie gewähren lasse, dass ich nicht um Hilfe rufe. Sind Sie eine Hausangestellte? In diesem Fall lassen Sie sich gesagt sein, Ihre Stelle sind Sie schon los. Ich bin Mathilde und dieses Haus gehört mir. Es gehört mir und es gibt keinen Grund, warum Sie sich darin in Sicherheit fühlen sollten. Ich erkenne Sie wieder. 15 Jahre haben Sie fett werden lassen. Haben Sie in teure Kleider gesteckt. Ihnen eine Brille auf die Nase gedrückt. Ringe über die Finger gestreift. Und legen 100 Jahre zwischen dem Tag, an dem Sie mich zum Exil verurteilt haben, in dem Sie mit dem Finger auf mich zeigten, und diesen Tag, an dem Sie dafür bestraft werden. Ich hätte Sie wiedererkannt. Sie wissen nicht einmal meinen Namen. Was geht mich Ihr Name an? Ich will Ihre Haare. Sie kommen zu spät, Monsieur Sepp-Noise. Ich werde Sie nie mehr bei Ihrem Vornamen nennen. Sie sind nicht mehr mein Freund. Sie sind kein Bekannter mehr. Sie werden auf der Präfektur nicht mehr empfangen. Sie haben kein Anrecht mehr auf Vergünstigungen. Wie? Sie wagen zu lächeln? Ich habe nicht gelächelt, Plantier. Doch, ich habe ein Lächeln gesehen. Ein böses Grinsen auf Ihrem Gesicht. Schauen Sie mich nicht an. Haben Sie die Güte und wenden Sie sich von mir ab. Schauen Sie auf Ihre Füße. Monsieur Sepp-Noise, glauben Sie, diese Füße, die Sie nackt in der guten Gesellschaft herumtragen, sind weniger lächerlich als mein Kopf? Tragen Sie doch wenigstens Strümpfe. Und Sie erlauben sich zu lächeln. Ich habe nicht gelächelt. Sie haben mich verraten, Monsieur Sepp-Noise. Und bei Ihnen halten wir diese gefährlichen Zusammenkünfte ab. Bei einem Verrückten und Verräter. Ich werde allen Bescheid sagen. Man wird Sie nicht mehr empfangen. Und niemand wird mehr zu Ihnen kommen. Sie werden ausgeschlossen aus dem Office d'Action Sociale, das Ihnen blauäugig vertraut hat. Und vielleicht werden Sie auch bestraft. Das werden Sie büßen, Sepp-Noise. Sie sind ein Verräter. Ach, beruhigen Sie sich doch, Plantier. Ich habe nicht gelächelt. Ich habe das Gesicht verzogen, vor Scham. Meine Familie ist eine Belastung für mich. Was soll ich machen? Ich bin nicht für meine Schwester verantwortlich. Ich kann sie nicht umbringen. Mit Ihrer Hilfe, Plantier, habe ich alles getan, was ich konnte, um Sie von hier wegzuschaffen. Aber ich kann sie nicht umbringen. Ich werde Ihnen Schadenersatz leisten für diesen schrecklichen Zwischenfall. Und meine Frau? Meine Kinder? Meine Kollegen auf der Präfektur? Gehen Sie für ein paar Wochen aufs Land, in mein Haus. Mathilde, ich würde Sie ja gerne umbringen, samt Ihren Kindern. Ich könnte zum Mörder werden, ja, aber ich schwöre dir, Archibald, ich bin kein Verräter. Doch, du hast mich verraten. Es ist nicht wahr, ich habe nie etwas gesagt. Wie sollte sie es sonst erfahren haben? Du hattest mich gebeten, ihr Kontakte zum Feind vorzuwerfen. Und ich habe eingewilligt, aus Dummheit. Und es sollte ein Geheimnis zwischen uns sein. Sie haben geredet, Sepp-Noise. Anders ist es nicht möglich. Ich habe nicht geredet. Nur Sie und ich wussten es. Und Marie. Marie ist tot. Ja, Marie ist tot. Plantier, rächen Sie sich. Sie sind Polizeipräfekt. Tun Sie sich mit dem Anwalt Borny und dem Departementpräfekten Sablon zusammen. Mathildes Tochter ist verrückt. Sie glaubt, sie sieht nachts im Garten Erscheinungen. Ist das nicht ein hübscher Grund, sie einsperren zu lassen? الظهر Mittag. Kommen Sie, Mathilde, söhnen Sie sich mit Ihrem Bruder aus. Dieses Haus wird noch zur Hölle. Und warum, mein Gott, warum? Weil dieses Möbel an dem Platz stand und Sie nicht wollen, dass es dort bleibt. Weil Monsieur die Art nicht mag, wie Sie sich anziehen und weil seine Manie, barfuß zu gehen, Ihnen missfällt. Wissen Sie denn nicht, dass Erwachsenwerden bedeutet, in allem einen Mittelweg zu finden? Den eigenen Starrsinn aufzugeben und sich zu freuen über das, was man bekommen kann. Werden Sie erwachsen, Mathilde. Es wird Zeit. Vom Gezänk bekommt man Falten. Wollen Sie überall hässliche Falten haben? Ich werde Ihnen helfen, den Mittelweg zu finden. Daran kenne ich mich aus. Monsieur steht um 6 auf und Sie um 10. Stehen Sie also beide um 8 auf. Sie hassen Schweinefleisch, Monsieur mag nur Braten, also mache ich Kalbsbraten. Ich will mich nicht aussöhnen. Ich bin mit niemandem zerstritten. Für Sie scheinen Wutanfälle eine Erholung zu sein. Da werden Sie erst richtig munter. Ihre Energie kostet mich mehr Kraft als der Haushalt. Verausgaben Sie sich bei etwas anderem. Sticken Sie, nähen Sie oder tischlern Sie. Und Monsieur soll sich mehr um seine Fabrik kümmern. In der Stadt erzählt man, es geht mit ihr bergab, seit Sie wieder da sind. Wollen Sie sich ruinieren? Antworten Sie, Mathilde. Ihr Schweigen macht mir Angst. Sticken. Sehe ich aus wie eine, die stickt? Haben Sie Mitleid mit uns? Still, ich höre ihn kommen. Haben Sie Mitleid mit uns, Mathilde? Ich habe ihn beruhigt, Herr im Himmel. Ich kenne ein besonderes Stoßgebet, vor dem der Dämon eine Heidenangst hat. Ich habe es ihm ins Gesicht geschleudert. Er ist da abgehauen, ohne lange zu fackeln. Und mein Adrien ist jetzt sanft und müde. Denn das macht einen müde, so ein Dämon. Diese Frau ist schon am frühen Morgen besoffen. Warum trinkt sie nicht Tee, wie alle anderen auch? Sie gehört in eine Anstalt. Meine kleine Mathilde, man muss lieb sein zu Adrien. Er ist ein Kind, er ist ungeschickt, aber er hat sie gern. Und sie verdienen es so. Madame Cullet, können Sie mir nicht diese Frau vom Hals schaffen? Bring mir etwas zu trinken. Auf die Versöhnung der beiden Engel. Adrien, Ihre Schwester ist bereit, Sie zu umarmen. Ich umarme Sie später. Warum nicht gleich? Zuerst habe ich ein Wörtchen zu sagen. Sie bringt mich mit meinen Freunden auseinander. Sie beleidigt sie, sie misshandelt sie. Und meine Freunde wagen nicht mehr herzukommen. Warum macht man mir die Verrücktheiten dieser Frau zum Vorwurf? Ich will nicht länger für sie gerade stehen müssen. Alles an Ihnen fällt mir auf den Nerven, Madame Cullet. Ich kann nichts dafür. Alles an Adrien. Das Geräusch seiner Schritte auf dem Flur, seine Art zu husten, der Ton, wie er sagt, mein Sohn. Ihre kleinen geheimen Zusammenkünfte, an denen Frauen nicht teilnehmen dürfen. Man verschließt mir im eigenen Haus stundenlang die Tür eines Zimmers. Neben mir heckt man eine Verschwörung aus. Ich werde alle Türen aushängen lassen. Ich möchte alles sehen, wann ich will. Ich möchte überall hin können, wann ich will. Mathilde, Sie haben es mir versprochen. Und gleich, Madame Cullet. Die Leute in der Stadt erzählen, dass sie nackt auf dem Balkon rumläuft. Aber Mathilde nackt auf dem Balkon. Die Leute erzählen es. Die Leute erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Schon als junges Mädchen hat diese Frau einen Fehltritt begangen. Das liegt im Blut. Sie wird nicht durch ein Wunder auf ihre alten Tage zur Dame. Ein Wunder ist immer möglich. Man muss daran glauben. Ein Fehltritt, Madame Cullet. Und sein Sohn, ist das kein Fehltritt? Warum musste er sowas in die Welt setzen? Fragen Sie ihn, warum er heiraten musste und warum er ein Kind gemacht hat. Fragen Sie sie, warum sie zwei gemacht hat. Sagen Sie ihm, dass ich sie nicht gemacht habe, dass sie mir gemacht wurden. Ihr Sohn treibt sich in arabischen Cafés mit dem Abschaum der Stadt herum. Das wissen alle, das liegt im Blut. Die algerische Sonne hat meiner Schwester den Kopf verbrannt. Und jetzt ist sie Araberin geworden und ihr Sohn mit ihr. Ich will nicht, dass ihr Sohn meinen zum Abschaum hinunterzieht. Ich will nicht, dass mein Sohn sich in Araber-Cafés herumtreibt. In der Stadt erzählen sie, in den Freudenhäusern von Marrakesch geben die Araber den Jungen und Mädchen vergiftete Bonbons. Am Ende zeigt sie meinen Sohn noch bei den Einberufungsbehörden an. Man hat sie in der Stadt rumlaufen sehen. Sie ist dazu imstande. Sie will die Fabrik. Sie schickt meinen Sohn nach Algerien, damit er dort umkommt. Aber die Fabrik. Niemals. Nie! Mathilde, Sie sind die Ältere. Umarmen Sie Ihren Bruder, tun Sie es mir zuliebe. Gleich, Madame Cullet. Wissen Sie, dass er mich geschlagen hat? Schon am frühen Morgen? Als ich meinen Tee getrunken habe, hat er mich geschlagen und die Teekanne ist zu Bruch gegangen. Muss man sich sowas gefallen lassen? Da war er vom Teufel besessen. Warum haben Sie das getan? Ich weiß es nicht mehr. Und wenn ich es getan habe, dann hatte ich einen Grund. Und zwar einen triftigen. Söhnen Sie sich aus, Adrien. Sie haben es mir versprochen. Gleich, sofort. Nur noch eins. Wissen Sie, Ma'am Kelleu, dass sie gestern meine Frau geschlagen hat? Nein, nein, sie hat mich nicht geschlagen. Doch, ich habe es gesehen. Ich habe den Schlag gesehen. Sie hatte noch Stunden danach den roten Fleck. Sie hat mich nicht geschlagen. Sie hat mich gezüchtigt, weil ich böse bin. Es war zu meinem Besten und ich bin glücklich darüber. Die arme Irre. Was hast du gesagt? Also gut. Schlagen Sie sich, rechten Sie sich zu, kratzen Sie sich die Augen aus, damit endlich Schluss ist. Ich werde ein Messer holen. Assis, bring mir das große Messer aus der Küche und nimm gleich zwei. Ziehen Sie sich doch das Fell über die Ohren, hacken Sie aufeinander ein, bringen Sie sich doch endlich um, aber seien Sie still. Oder ich schneide Ihnen die Zunge aus dem Hals, damit ich Ihre Stimme nicht mehr höre. Ich habe gesagt, die arme Irre. Sie ist stockbesoffen. Gleich kotzt sie mir noch auf den Teppich. Arme Närrin, du glaubst, du kannst dich mit allen anlegen? Wer bist du, dass du alle anständigen Leute provozierst? Für wen hältst du dich, dass du die guten Sitten zum Gespött machst, an den Gewohnheiten der anderen herumnörgelst, dass du die ganze Welt anklagst, verleumdest und beleidigst? Bring sie auseinander. Nein. Du bist nur eine Frau ohne Vermögen, eine ledige Mutter, eine Mutter ohne Mann. Und vor gar nicht langer Zeit wärst du aus der Gesellschaft verstoßen worden. Worauf wartest du, Assis? Man würde dir ins Gesicht spucken und dich in einer Dachkammer verstecken. Welche Ansprüche willst du anmelden? Ja, nein, unser Vater hat dich gezwungen, ich werde nicht dafür bezahlt, etwas zu unternehmen. Aber die Strafe war nicht streng genug. Oh nein, wird man es heute mir vorwerfen. Müsstest du auf den Knien vor und wenn ich es nicht Tische tue, auf wird den man es Knien mir müsstest auch vorwerfen. Du mit mir sprechen. Also auf den Knien nichts. Vor meiner Frau, auf die den Knien vor meinem nehme ich auf mich. Vor deinen Kindern. Aber nicht die Strafe. Für wen hältst du dich? Ich lege mich mit dir an, das Adrian. Ist. Mit dir, schau mit sie Sohn an. Und dem, was du ich als sehe Frau sie, Mam Couleur. Ich sehe sie. Mit allen in diesem Haus. Was macht es, wenn die Atten sich streiten? Und mit dem Baum, was geht mich das an? Und meine Tochter sich ins Unglück stürzt. Und mit der Mauer um den Garten. Ich lege mich und wenn ihre Wut sich an, gelegt hat, dann sehen sie mich zu allerletzt nach den Vasen. Dann sie sich bügeln. Wenn sie sich beruhigt haben, stellt er sich die Scherben zusammen. Ich lege mich an mit dem Fluss, mit dem Kanal und den Lastkähnen. Ich lege mich an mit dem Himmel über euren Köpfen, mit den Vögeln, mit den Toten in der Erde und den Kindern im Bauch ihrer Mütter. Und wenn ich es tue, dann weil ich weiß, dass ich aus härterem Holz geschnitzt bin als ihr alle. Die Fabrik gehört mir zwar nicht, aber nur deswegen, weil ich sie nicht gewollt habe. Weil eine Fabrik schneller in Konkurs geht, als ein Haus einstürzt. Und weil dieses Haus noch stehen wird, wenn ich schon tot bin. Und wenn meine Kinder schon tot sind, während dein Kind durch verlassene Werkshallen geht, in die es hineinregnet und sagt, das gehört Assis. Mir, das gehört nein. Mir, nein! Die Fabrik gehört mir nicht, Assis, aber dieses Haus bitte. Gehört mir. Nein. Und weil es mir gehört, entscheide ich, dass du es morgen verlässt. Du nimmst deine Koffer, deinen Sohn und das Übrige, vor allem das Übrige, und ziehst in deine Fabrikhallen, in das Gerümpel. Morgen bin ich in meinem eigenen Haus. Was für Gerümpel? Mein Umsatz bitte. Ist so hoch wie nie. Assis. Glaubst du, ich bin auf dieses Haus angewiesen? Mann, ich habe nur wegen Vater gern darin gewohnt. Zum Andenken an ihn, ihm zuliebe. Hausliebe zu unserem Vater. Das Andenken unseres Vaters habe ich schon lange auf den Müll geschmissen. Ich bringe sie um. Bring mir was zu trinken, ich bin so müde. Josephine, bitte hol mir eine Flasche Portwein. Es ist noch zu früh, mein Kleines. Ach, Josephine. Josephine, meine liebe Freundin. Wenn du nicht da wärst, wird die Welt zusammenbrechen. Befreie mich aus dieser Hölle. Ich flehe dich an. Du bist eine Heilige. Wenn wir beide tot sind, wenn du dann im Himmel bist und ich in der Hölle wegen all dem Bösen, das ich getan habe, dann wirf mir ein Seil zu, zieh mich zu dir hoch, denn wenn du es nicht tust, wer tut es dann? Meine Schwester wird mich nicht einmal anschauen. Alle anderen sind zu unglücklich, um sich an mich zu erinnern. Und Assis, der großherzige Assis, ist in der Vorhölle, weil er nicht getauft ist. Und zwischen der Hölle und der Vorhölle gibt es keine Verbindung. Ich möchte nicht in Ewigkeit in der Hölle vergessen sein, wie ich in diesem kurzen Leben vergessen bin. Versprich mir, dass du mich zu dir hochziehst, Josephine. Ich weiß nicht, meine arme Mart. Ich weiß nicht, ob es den Himmel gibt. Dann holen wir was zu trinken. Mathilde sagt mir, ich sei gar kein richtiger Mensch, ich sei ein Affe. Vielleicht stehe ich wie jedermann genau zwischen Affe und Mensch. Vielleicht bin ich ein bisschen mehr Affe als sie und vielleicht ist Mathilde ein bisschen mehr Mensch als ich. Ganz sicher ist sie schlauer, aber ich haue fester zu. Wie ein alter Affe, der vor einem Menschen am Boden hockt und ihn anschaut, fühle ich mich wohl in meiner Affenhaut. Ich habe keine Lust, Mensch zu spielen. Ich werde nicht jetzt damit anfangen. Im Übrigen weiß ich auch nicht, wie das geht. Ich bin nicht genug Menschen begegnet. Als mein Sohn zur Welt kam, habe ich ums ganze Haus hohe Mauern ziehen lassen. Ich wollte nicht, dass dieser Sohn eines Affen den Wald sieht und die Insekten und die wilden Tiere und die Fallen und die Jäger. Meine Schuhe ziehe ich nur an, um ihn auf seinen Ausflügen zu begleiten und ihn im Dschungel zu beschützen. Die glücklichsten Affen sind die, die im Käfig groß werden mit einem gutmütigen Wärter. Und beim Sterben glauben, die ganze Welt sehe so aus wie ihr Käfig. Sie haben es gut. Wenigstens ein Affe, der es geschafft hat. Auf meinen Pavian jedenfalls habe ich aufgepasst. Heimlich schauen die Affen gern die Menschen an. Und die Menschen werfen unauffällig immer wieder einen Blick auf die Affen. Denn sie stammen von einer und derselben Familie ab. Nur auf verschiedenen Stufen. Und keiner von beiden weiß, wer wem voraus ist. Keiner weiß, wer sich wohin entwickelt. Ganz sicher deswegen, weil der Affe unaufhörlich zum Menschen strebt und der Mensch unaufhörlich zum Affen. Als Buddha den Affen einmal einen Besuch abstattete, setzte er sich abends zu ihnen und sagte, ihr Affen, benehmt euch ordentlich, benehmt euch wie Menschen und nicht wie Affen, dann werdet ihr eines Morgens als Menschen aufwachen. Darauf benahmen sich die Affen in ihrer Einfalt wie Menschen. Sie versuchten, sich so zu benehmen, wie sie glaubten, dass ein Mensch sich benehmen müsse. Aber die Affen sind zu gutmütig und zu dumm. Also hoffen sie jeden Abend. Sie legen sich hin mit dem sanften und ruhigen Lächeln der Hoffnung. Und jeden Morgen weinen sie. Mathilde ist zu sehr Mensch. Sie ist zu durchtrieben für mich. Daher haue ich fester zu. Vielleicht bin ich böse, weil ich halb Affe, halb Mensch bin und mich zwischen beiden nicht entscheiden kann. Aber da, wo ich mich festsetzen will, bringt mich so schnell keiner weg. Nein, diesmal lasse ich sie so leicht nicht los. Ich bin ein starrsinniger Affe und ich bin froh, dass ich's bin und dass ich's weiß. Ich will am Abend nicht hoffen, denn ich will am Morgen nicht weinen. Elijah. Nacht. Geh weg, Mathieu. Hör auf, dich an mich zu pressen. Man darf sich nicht so anfassen, wenn man zu ein und derselben Familie gehört. Wir gehören nicht zur selben Familie. Die Familie ist nur zum Erben da, vom Vater auf den Sohn. Du wirst meinen Vater nicht beerben, ich werde dich nicht beerben. Wenn ich also Lust bekomme, dich anzufassen, sehe ich nicht, wo ein Hindernis sein soll. Wir sind nicht aus derselben Frau gekommen. Du kennst deinen Vater nicht, ich kenne meinen. Nichts verbindet uns. Die Welt ist voller Frauen. Warum musst du dich die ganze Zeit ausgerechnet an mich pressen und mich anfassen? Ich habe keine Lust darauf. Und außerdem, Vetter hin oder her, ich lasse mich von niemandem gern anfassen. So viele Frauen gibt es gar nicht. Mehr als die Hälfte aller Leute. Und ausgerechnet mich musst du belästigen. Dann braucht man aber mindestens zwei Wörter für das Wort Frau. Mame Köhlö ist eine Frau. Sie läuft mir ständig vor der Nase herum und ich sehe sie nicht einmal. Selbst in der Fantasie sehe ich sie nicht anders, als sie ist. Dich zum Beispiel. Auch wenn du vermummt bist wie im tiefsten Winter. Dich sehe ich anders. In der Fantasie und in Wirklichkeit. Und außerdem habe ich Lust, dich anzuschauen, wie ich noch nie eine Frau angeschaut habe. Du bist 30 und hast noch nie eine Frau angeschaut. Ich bin noch nicht 30. Und ich habe in meinem Leben viele Frauen gesehen. Geh weg, Mathieu. Maman kommt. Wenn sie dich bei mir sieht, kannst du sicher sein, dass sie dich anschnauzt. Die soll bloß kommen. Ein Schlag aufs Maul und sie gibt Ruhe. Ihre Schnüfflervisage geht mir schon lange auf die Nerven. Fatima. Ich habe dich gesucht. Aber jetzt, wo ich sehe, dass du bei deinem Vetter bist, bin ich beruhigt. Ich sehe es gern, dass ihr Freunde seid. Mathieu ist ein folgsamer, braver, besonnener Junge. Und Folgsamkeit hat diese kleine Zigeunerin nötig. Mein kleiner Mathieu. Der Abend ist mild. Wir könnten im Garten spazieren gehen und miteinander plaudern. Das würde ich sehr gerne tun, liebe Tante. Ich finde Ihre Gesellschaft sehr angenehm, aber ich muss arbeiten und habe zu Fatima gesagt, auch wenn die milde Luft uns zum Bummeln einlädt, manchmal muss man sich zwingen zu verzichten, um zu lernen. Schreib das mal meinen Kindern hinter die Ohren. Ich möchte nicht, dass du dich nachts im Garten herumtreibst, Fatima. Ich selber habe mich eine Nacht zu lang herumgetrieben. Dabei ist dein Bruder herausgekommen. Und ich habe nicht einmal das Gesicht dessen gesehen, der mir dieses Geschenk gemacht hat. Gärten dieser Stadt sind gefährlich. Hier liegt eine Garnison und die Soldaten springen über die Gartenmauer, um Geschenke auszuteilen. Fatima, bist du allein? Ich bin allein, aber ich warte auf jemanden. Es ist kein Soldat aus der Garnison. Du darfst nicht dableiben. Lass sie mich sehen. Ich werde mich dort hinten verstecken. Ich werde keinen Lärm machen, aber lass sie mich sehen. Seit 15 Jahren, seit sie tot ist, bin ich noch nicht müde, um sie zu trauern. Schau, hinter dem Nussbaum, siehst du das Licht? Ich sehe nichts. Siehst du nicht ihr weißes Kleid? Sie zögert, sich zu zeigen. Fatima, ich sehe nichts. Spürst du nicht eine große Kälte, eine schreckliche Kälte? Die Kälte? Ja, eine schreckliche Kälte. Das ist sie. Das ist Marie. Versteck dich besser, sie hat Angst. Warum sollte sie Angst haben? Ich bin Mathilde, ihre beste Freundin. Sie wird glauben, ich hätte sie verraten. Geh weg. Marie, ich bin's, Mathilde. Wie kannst du vor der alten Mathilde Angst haben? Ich bin es doch, Marie. Auch wenn ich älter geworden bin. Verzeih mir, mein Alter. Du bist rechtzeitig gestorben, aber du warst schon immer schlauer als ich. Ist sie noch da? Sie ist da. Ganz? Siehst du sie ganz? Ja, jetzt ganz. Sie ist richtig da und schaut dich an. Bist du ganz sicher? Ja, sie schaut dich an. Wann lässt du mich endlich in Frieden, Marie? Ich will mich nicht an dich erinnern. Warum gehen einem die Dinge nicht aus dem Kopf, wenn man sie darum bittet? Es ist, als könnte ich dich sehen. Mit deinem scheinheiligen Gesicht, mit deinem Unschuldslammgetue, das mir die ganze Zeit über nachgegangen ist, als ich in der Scheiße saß. Was hattest du da verloren? Was hattest du immer bei mir verloren? Immer zwischen mir und Adrien. Immer bei Adrien. Du hast ihn gekriegt. Du hast dich an ihn gehängt. Du hast dich an mich gehängt. Was musst du dich die ganze Zeit an uns hängen? Was hattest du in meinem Kopf verloren in Algerien, wo du doch nie aus dem Haus gegangen bist, außer um über die Straße zu kommen und diesen Gorilla zu heiraten, auf den du es von Anfang an abgesehen hattest? Und dann bist du nie aus dem Haus gegangen, bis du dich verdrückt hast, bis du es geschafft hast, aus dem Leben zu verduften, bis du abgehauen bist, um dir nicht die Hände und dein unschuldiges Gesichtchen an der Scheiße des Lebens dreckig zu machen. Ist sie noch da? Sie ist da. Und sie weint. Soll sie doch weinen, literweise, wenn sie will. Wenigstens dazu sollen die Toten gut sein, zu weinen und sich vor uns zu schämen. Worüber beklagt sie sich denn? Sie ist gut aufgehoben. Sie weiß, wo sie wohnt, in der Heimat der Jungfrauen und der Engelein. Sie hat ihre Ruhe. Niemand geht ihr auf den Wecker, darum schlägt sie ihre Zeit damit tot, anderen auf den Wecker zu gehen. Warum sollen die Toten ganz plötzlich, nur weil sie sterben, so tugendhaft, schön, achtbar werden? Sie geht! Maman, sie wendet sich ab. Sie verschwindet wieder hinter dem Baum. Soll sie doch verschwinden. Sie soll sich in ihr Leichentuch legen, sie soll mit den Engelein Kirchenlieder singen und uns in der Scheiße lassen. Sie ist weggelaufen, Maman. Du hast ihr Angst gemacht. Was für eine Heimat hab ich? Wo ist meine Erde? Wo ist die Erde, auf die ich mich niederlegen kann? In Algerien bin ich eine Fremde und träume von Frankreich. In Frankreich bin ich noch fremder und träume von Algier. Ich habe es satt, nicht an meinem Ort zu sein und nicht zu wissen, wo mein Ort ist. Aber Heimatländer gibt es nicht nirgendwo. Marie, wenn du ein zweites Mal sterben könntest, würde ich dir den Tod wünschen. Singe deine Kirchenlieder, regle dich im Himmel oder in der Hölle. Aber regle dich weiter, wo du bist. Mir bleibt vom Hals. Sie gehen. Sie hauen ab, Borny. Ich gehe nicht, Plantier. Ich habe etwas im Auto vergessen. Was ist denn in Ihrem Auto? Meine Tasche. Meine Mappe. Ich habe meine Tasche im Auto vergessen. Und um Ihre Tasche aus Ihrem Auto zu holen, haben Sie einen Augenblick abgewartet, wo niemand von uns aufpasst, um sich auf Englisch zu empfehlen. Mich auf Englisch empfehlen? Was soll das heißen, auf Englisch? Darum geht es nicht. Normalerweise binde ich mir die Brille mit einer Kordel um den Hals. Und diesmal habe ich die Kordel vergessen. Ich kriege nichts mit, wenn ich ohne Brille bin. Und diese Diskussion ist zu wichtig. Erlauben Sie, Plantier, dass ich meine Brille hole. Jetzt ist es also Ihre Brille. Wissen Sie überhaupt, was Sie holen wollen? Meine Brille, die in meiner Tasche ist, die in meinem Auto ist. Plantier, Sie sind beleidigend. Nicht im geringsten, Bonnie. Aber ich möchte Sie gerne zum Auto begleiten. Und warum? Um sicher zu sein, dass Sie sich unterwegs nicht verlaufen. Sie zweifeln an mir, Plantier, und das verletzt mich. Ich habe wiederholt gesagt, dass Ihr Plan ausgezeichnet ist und dass ich dafür bin. Ihr Plan, sagen Sie. Was bedeutet dieses Ihr? Nehmen Sie sich aus von diesem Ihr? Aber keineswegs. Und wenn es soweit ist, klatsche ich mit beiden Händen Beifall. Sie klatschen Beifall. Sie an, Sie an. Und wo klatschen Sie Beifall? Daheim, in Ihren vier Wänden, hinter verschlossenen Türen, dass es nur ja keiner hört, mit Ihrem Kanarienvogel als Publikum? Was sollen wir mit Ihrem Beifall? Plantier, ich werde Sie schlagen. Schlagen Sie mich. Ich tu's, das schwöre ich Ihnen. Nur zu, nur zu. Und hören Sie auf zu schwören. Was für ein Krach. Plantier hat mich beleidigt. Baronie, haut ab. Er lügt. Er hat kalte Füße bekommen. Aber, meine Herren, von Zerwürfnissen in unserer Organisation will ich nichts hören. Als es um die Entscheidung ging, hat Monsieur Baronie plötzlich seine Brille im Auto vergessen. Seine Brille? Sie tragen eine Brille, Baronie? Ach. Herr Präfekt, verstehen Sie mich doch. Sie wissen genau, dass ich nie zurückgewichen bin, wenn es galt zu handeln. Aber in meiner Position und in Ihrem eigenen Interesse möchte ich diesmal nicht da hineinverwickelt werden. Ich meine nicht direkt. Geistig, was die Idee angeht, das wissen Sie selbst, meine Herren, bin ich auf Ihrer Seite. Was brauchen wir Sie denn im Geiste? Es geht darum, das Café Saifi in die Luft zu jagen. Hören Sie auf, so zu brüllen. Oder ich setze Sie alle vor die Tür. Die Absichten sind ja ganz sicher richtig. Aber ich möchte kein Blutvergießen auf dem Gewissen haben. Ach, Adrien, wo ist die Zeit, als die Anarchisten lieber mit ihrer Bombe hochgingen? Als zu riskieren, dass ein Kind verletzt wird. Seien Sie still. Wo glauben Sie, sind Sie? Gehen wir zurück ins Zimmer. Sie auch, Borny. Ich schwöre Ihnen, Plantier, ich werde Sie schlagen. Schwören Sie, schwören Sie. Das tut nicht so weh wie Prügel. Borny, seien Sie still. Warum ich? Warum immer ich? Wie ist die Welt doch wunderbar. Wie gut ist alles eingerichtet. Selbst diese Mauer sieht so aus, als sei sie eigens dafür gebaut, dass ich drüber springen kann. Zum Spaß. Schau, Edouard, es wird Nacht. Die gute alte Stadt nickt ein wie eine müde Oma. Und der ganze Ort gehört uns. Und jetzt sagst du mir, dass es sogar Plätze gibt, wo man Frauen sieht. Wo sie sich anfassen lassen. Ich wohne schon mehr als 25 Jahre hier und habe es nicht gewusst. Und du hast das alles schon herausgefunden. Selbst das kleinste Dorf hat sein Bordell, Arschloch. Und die Bordelle hier laufen schon nicht davon, wenn wir uns Zeit lassen. Mein lieber Edouard, du hast es nicht in den Muskeln, aber dafür hast du es im Kopf. Aber sag nicht mehr, die Welt sei nicht in Ordnung, so wie sie ist. Fühle diese laue Luft, die Sinne erregt. Auf jeden Fall müssen wir auf Aziz warten. Er bringt uns in die Rue de Caire. Dort sind die Besten. Ich habe ganz einfach Aziz gefragt, wie du es seit 25 Jahren auch hättest tun können. Aber es stimmt. Du hast zwar dicke Muskeln, aber ein Spatzenhirn. Und ich weiß nicht, wie du die ganze Zeit über durchgekommen bist. Es ist wichtig, dass man stark ist. Was nützt dir ein großes Hirn, wenn du ein Schwächling bist? Schau dir diese Muskeln an. Schau dir an, wie gut ich in Form bin. Ich glaube, sie werden den Frauen gefallen. Und du? Warum achtest du nicht ein bisschen auf deinen Körper? Wie willst du die Frauen reizen mit diesen ausgemergelten Ärmchen? Ich bin ganz zufrieden, so wie ich bin. Ich komme mit meinem Körper zurecht, so wie er ist. Dieser Körper erneuert sich sowieso unaufhörlich. Die Zellen, die du mit so viel Mühe trainierst, schwimmen morgen mit Wasser und Seife davon und nach 7 Jahren ist nichts mehr übrig von dem, woraus du bestehst. Und dann war es umsonst, dass du jeden Morgen trainiert hast. 7 Jahre sind sehr lang. Und meine Trainingsstunden sind zumindest dazu gut, dass ich den Frauen gefalle, denn ich werde ihnen gefallen. Das ist sicher. Komm. Schnell. Aziz ist noch nicht da. Aziz geht mir auf die Nerven. Er ist finster und mürrisch. Selbst wenn er sich amüsieren geht, ist er traurig. Wenn er mir nicht das Gegenteil gesagt hätte, würde ich glauben, er mag keine Frauen. Wieso geht er ins Puff wie in den Wald zur Maloche? Wenn du so und so oft dort warst, gehst du auch jedes Mal ein bisschen langsamer hin und ein bisschen weniger fröhlich. Gehen wir zur Maloche. Nehmen wir diese Mühsal auf uns. Auf zur Maloche. Ihr macht das ganze Viertel wach. Ruhe! Ich will keine Schererei mit eurer Familie. Wenn du die Frauen magst, warum ziehst du dann so ein Gesicht? Ich habe nicht gesagt, dass ich die Frauen mag. Ich habe gesagt, dass ich sie ficke. Jedenfalls gehen wir hin, Aziz. Und die Welt ist wunderbar. Ich weiß nicht, wie die Welt ist. Aber ich weiß, dass ihr eurer Familie wach macht. Im Hause geht die Licht an. Das Zimmer von Mam Kölö. Die Alte kann manchmal nachts nicht schlafen. Die Alte trauert um ihre Jugend und dass sie sie nicht genossen hat. Ich bringe euch in die Rue de Caire und lasse euch dann allein. Heute mag ich nicht vögeln. Ich erwarte euch nebenan, im Café Saifi. Komm mit, Aziz. Ich will nicht allein sein mit diesem Trottel. Beeilt euch. Noch ein Licht. Ich gehöre nicht zur Familie. Sie werden mich herauswerfen, wenn sie mich erwischen. Deine Mutter. Ich glaube, sie sieht nach, ob du mit einem Plüschhund im Bett liegst. Edouard, lauf schnell. Dein Mütterchen kommt gleich ans Fenster. Und das andere Fenster? Das ist Papas Zimmer. Nichts wie weg. Les avions sont prêts à lancer ou à déposer des parachutistes sur divers aérodromes afin de préparer une prise du pouvoir. Alles schläft hier im Haus, Colonel? Nennen Sie mich nicht Colonel. Ich bin kein Soldat. Wer sind Sie? Wie sind Sie hereingekommen? Mir scheint, die Stadt schläft, Bürger. Ist sie denn menschenleer? Wie sind Sie hereingekommen? Ja, durch den Himmel natürlich. Wir sind heute nackt gekommen. Die Armee ist da, Bürger. Nicht die, die über das Pflaster kriecht. Nicht die, die hinter Panzerplatzen hier rollt. Nicht die, die in Schreibstuben plappert. Nicht die Latrinendienst, sondern die Armee, die Wache steht zwischen Himmel und Erde. Mitten im Sommer bin ich wie eine Schneeflocke aus dem Himmel heruntergeschwebt, damit ihr ruhig und sicher schlafen könnt. Du glaubst vielleicht, hinter deinen dicken Mauern bist du geschützt? Du glaubst vielleicht, du bist geschützt durch dein Geld? All das würde zu Bruch gehen, wenn ich dir mit der Knarre einmal zwischen die Augen halte. Soldat, Sie haben getrunken. Ich werde mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Na, sprich nur, Bürger, sprich nur. Aber hab Respekt vor mir. Ich habe Respekt vor Ihnen, mein Junge. Aber warum drohen Sie mir? Sind Sie nicht gekommen, um uns in Sicherheit zu bringen? Wenn man Sicherheit haben will, muss man erst Chaos machen. Wenn das so ist, herzlich willkommen, Soldat. Herzlich willkommen. Ich bin ein ruhiger, kleiner Bürger. Und ich habe Respekt vor der Armee. Hab Respekt vor ihr? Sie mag dich reich. Und ich bezahle dich, Soldat. Schlechter als deinen Dienstboten? Weniger als nichts, dass es für Zigaretten reicht. Dabei bin ich es, der es dir ermöglicht, fett zu werden, zu rechnen und Politik zu machen. Wir Soldaten sind das Herz und die Lungen dieser Welt. Und ihr Bürger seid ihre Eingeweide. Du bist sehr aufgeregt, mein Junge. Aufgeregt? Aufgeregt, jawohl! Dann willkommen in deiner Aufregung. Aber lass dir sagen, diese Stadt ist eine ruhige, stille, kleine Stadt, die an ihre Soldaten gewöhnt ist. Euer Platz, Soldaten, ist hinter den Kasernenmauern. Seid brav, seid ruhig. Und die Stadt wird euch lieben. Die Stadt wird sich um euch kümmern. Kehren Sie jetzt in Ihre Kaserne zurück. Hey, wo sind die Frauen? Wie bitte? Ja, die Frauen, Weiber, Gänse, Ziegen, Kuhn, Puppen. Hey, hier. Möse, wo habt ihr sie versteckt, ha? Ich rieche sie. Ich rieche Weib. Aus dem Weg, Bürger. Immer mit der Ruhe, mein Junge, immer mit der Ruhe. Gar nichts mit der Ruhe. Wir sind da, Bürger. Wo sind die Frauen? Hier sind nur Damen. Keine Bange, Papa. Ich mache schon Frauen aus ihnen. Versteckt eure Ziegen, die Armee lässt ihre Bäcker los. Liebst du dieses Land nicht? Liebst du diese Erde nicht? Bist du ein Wilder, der sie ausplündern will, oder ein Soldat, der sie bewacht? Ich mag dieses Land, Bürger. Aber die Leute, die es bevölkern, die mag ich nicht. Wer ist der Feind? Bist du ein Freund oder ein Feind? Wen muss ich verteidigen? Wen angreifen? Weil ich nicht mehr weiß, wo der Feind ist, schieße ich auf alles, was sich bewegt. Ich mag dieses Land. Ja. Aber ich sehne mich zurück nach früher. Ich habe Heimweh nach der Kolonialzeit, nach der Zeit der langen Abende, als ich auf den Farmen jeder in seine Hängematte legte, an seinem Platz, im Schaukelstuhl schaukelte oder sich unter dem Mangobaum hockte. Jeder an seinem Platz und zufrieden an seinem Platz. Und sein Platz gehörte ihm. Ich habe Heimweh nach den kleinen Negern, die den Kühnen zwischen den Füßen herumliefen und die man verjagte wie Mücken. Ja, ich liebe dieses Land und niemand darf das bezweifeln. Ich liebe Frankreich von Dunkirche bis Brazzaville. An den Grenzen bin ich wache gestanden. Ich bin Nächte durchmarschiert, mit der Waffe in der Hand. Und jetzt sagt man mir, ich soll mit meinem Heimweh schlafen gehen? Diese Zeit sei vorbei. Man sagt mir, die Grenzen bewegten sich wie der Kamm der Wellen. Man sagt mir, dass es eine Nation gibt und dass es sie dann nicht mehr gibt. Dass ein Mann seinen Platz findet und ihn dann verliert. Dass die Namen der Städte und der Farmen und der Häuser und der Leute in den Häusern im Laufe eines Lebens wechseln. Dann tritt alles in eine andere Ordnung. Und niemand weiß mehr, wie er heißt, wo sein Haus ist oder sein Land oder seine Grenzen. Er weiß nicht mehr, was er beschützen muss. Wer die Befehle gibt. Man sagt mir, es sei die Geschichte, die den Menschen beherrscht. Aber die Lebenszeit eines Menschen ist viel zu kurz. Und wenn die Geschichte, die dicke, schläfrige Kuh, mit dem Wiederkäuen fertig ist, schlägt sie ungeduldig aus. Meine Aufgabe ist, in den Krieg zu ziehen. Und meine Ruhe ist allein der Tod. Fatima, schläfst du? Ich höre die Schritte deines Onkels auf dem Flur. Er kommt näher, er steht vor der Tür. Er will mir was antun. Nachts ohne Zeugen wird er sich das trauen, was er sich tagsüber nicht getraut hat. Beweg dich, Fatima. Gib irgendeinen Ton von dir, rühr dich. Sprich mit mir, damit er sieht, dass du da bist. Und wenn er hereinkommt, reiß die Augen weit auf. Und schau von ihm nicht weg, damit er begreift, dass du wach bist. Und wenn er dich nicht sieht, weil er blind ist vor Wut, dann steh auf und fuchtle mit deinen Händen. Alle Leute glauben, du bist verrückt. Es wird sich niemand dran stören. Liebe Fatima, hör auf zu schlafen oder dich schlafen zu stellen. Dein Onkel geht vor der Tür auf und ab und ich habe Schiss. Mathilde wird eingezogen, Mathilde. Sie haben ihn doch noch erwischt. Ich glaube, meine Freunde haben mich im Stich gelassen. Außer du hattest die Hand im Spiel. Das ist wahrscheinlich der Fall. Kein Rauch ohne Feuer. Wie dem auch sei, er geht nach Algerien. Sie werden ihn in der Pampa abschlachten. Und was von ihm übrig bleibt, schicken sie mit militärischen Ehren nach Hause. Dann habe ich keinen Erben mehr. Aber eins sage ich dir, mein Täubchen. Die Fabrik kriegst du nicht. Du glaubst, ich fantasiere, aber ich fantasiere nicht, Fatima, ich schwör's. In dieser Stadt ersticken jede Menge Leute unter dem Kopfkissen. Man hat ihnen mit dünnen Kordeln die Kehle zugeschnürt. Oder es war ein Sadist am Werk, der durchs Fenster eingestiegen ist. Oder ein Einbrecher, der es auf die Perlen abgesehen hat. Und dein Onkel kennt genug Ärzte und hohe Polizeibeamte. Er würde nichts dabei riskieren. Niemand würde etwas erfahren. Es wäre aus mit Mathilde. Wie mit Marie. Aus und vorbei. Zunächst wäre ich beinahe auf den Friedhof gegangen, um mir eine Kugel durch den Kopf zu schießen, wie unser Großvater als sein Sohn eingezogen wurde. Und wie es unser Urgroßvater bei unserem Großvater getan hat. Es ist eine Familientradition. Und Traditionen muss man achten. Aber ich habe darauf verzichtet, weil mein Vater es bei mir nicht getan hat. Außerdem regnet es und meine Schuhe drücken. Und schließlich hättest du die Fabrik geerbt. Und das, meine Liebe, das will ich nicht. Du schläfst nicht. Ich weiß, wie jemand atmet, der schläft. Bist du schon einmal nachts durch ein Zimmer gegangen, wo Leute schlafen? Fatima. Wenn du die Lust an Männern austreiben willst, schleich dich in ihr Zimmer. Schau sie dir an und hör ihnen zu, wie sie schlafen. Was nützt es, dass sie sich tagsüber anziehen wie Bürger, während sie ihr halbes Leben daliegen wie die Schweine in der Sohle? Nicht bei sich, ohne Kontrolle. Ohne auch nur so viel Grips im Kopf wie ein Baumstamm, der den Fluss hinuntertreibt. Und das heißt, ihr Auge dreht sich im Schlaf wie rasend in seiner Höhle. Und beim Aufwachen können sie sich an nichts mehr erinnern. Diese Stunde der Nacht ist schrecklich, in der die ganze Menschheit in den Betten schwitzt, in der Tausende von Menschen zur gleichen Zeit rülpsen, spucken mit den Zähnen, knirschen mit geschlossenen Augen, seufzen, verdauen, sich räuspern. Und der Mund steht ihnen weit offen. Sie haben schon recht, dass sie sich zum Schlafen einschließen. Ich schließe meine Tür nicht ab, weil ich nicht schlafe. Ich hätte sie abschließen sollen. Ich höre, wie dein Onkel vor der Tür herumtrampelt. Ich mag deine Kinder nicht. Du hast sie schlecht dressiert. Mathieu ist tot. Jedenfalls so gut wie tot. Er ist praktisch schon in einem algerischen Schützengraben abgeschlachtet. Also ist er mir jetzt ganz egal. Ich interessiere mich nicht für einen lebenden Leichnam. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich an sein Grab stellen und sagen, wäre er nur am Leben. Die anstehende Leiche meines Sohnes interessiert mich nicht. Dann beerbe ich mich eben selbst. Ich setze mich zum Universalerben ein. Und außer mir kassiert keiner. Fatima, wenn er hereinkommt, ich glaube, er kommt gleich, dann richte dich ganz plötzlich auf und frag ihn, wie sie gestorben ist. Vielleicht holt ihm die Überraschung die Wahrheit aus dem Mund, bevor die Bosheit ihn wieder zumacht. Ich habe Schiss, mein Herzblatt. Bevor er hereinkommt, und er wird hereinkommen, versteck dich unterm Bett. Und wenn er die Tour mit dem Kopfkissen machen will, zerr ihn kräftig am Fuß, bis er umfällt. Traditionen muss man wahren. Die Frauen in unserer Familie sterben jung, oft ohne dass man genau weiß, woran. Für dich ist es höchste Zeit. Du bist, wie Mame Kelleu sagt, noch jung. Wenn man von jemandem sagt, er sei noch jung, dann heißt das, er ist schon alt. Vielleicht knüpfst du dich im Garten an einem Baum auf, wie es Tante Amel getan hat. Vielleicht wirfst du dich still und leise in den Kanal. Nachdem du sorgfältig deine Kleider am Ufer zusammengelegt hast, wie die sanfte, die verschwiegene, die stille Annie. Vielleicht stirbst du, weil du unterm Kopfkissen erstickst, wie es üblich ist bei lästigen Frauen. All diese Geschichten haben nie Scherereien gemacht. Die Behörden hier haben Verständnis. Das hat in dieser Stadt eine zu lange Tradition. Mama, wenn Edouard so zu mir wäre, ich schwöre dir, ich würde ihm eine reinhauen, dass er nicht mehr aufsteht. Warum lässt du dir das von den Männern gefallen? Die Frau ist der Hosengürtel des Mannes. Wenn sie loslässt, steht er nackt in der Natur. Dein Bruder würde nackt dastehen, wenn du ihn fallen lässt. Warum willst du ihn nicht fallen lassen? Was hast du zu gewinnen, außer dass du das Interesse an deinen Kindern verlierst? Du schaust uns nicht einmal mehr an. Du treibst es so weit, Mathilde. Eines Tages wird dir etwas zustoßen, meine Liebe. Du bist schon ein zersprungener Krug. Eines Tages zerfällst du in tausend Scherben. Du bist zu viel gereist, meine Liebe. Das Reisen macht einen Wirr im Kopf. Es verzerrt den Blick. Du hältst dich für besonders stark. Und dabei hast du überall schon Risse. Wenn der Stein auf den Krug fällt, dann hat der Krug Pech gehabt. Und wenn der Krug auf den Stein fällt, dann hat auch der Krug Pech gehabt. Und dieser Krug bist du, Mathilde. Maman, ich will zurück nach Algerien. Ich verstehe die Leute hier nicht. Ich mag dieses Haus nicht. Ich mag den Garten nicht. Die Straße. Kein einziges Haus in keiner einzigen Straße. Nachts ist es kalt. Am Tag ist es kalt. Vor der Kälte habe ich mehr Angst als vor dem Krieg. Warum bleiben wir hier und frieren, wo es uns dort unten so gut ging? Ich bin dort geboren. Ich will dorthin zurück. Maman, schläfst du? Schläfst du wirklich? Aziz, hilf mir. Ich tue nichts anderes. Ich arbeite für deinen Vater und für dich. Sie wollen mich in den Krieg schicken. Ich habe meine Papiere bekommen. Zur Armee gehen alle. Du kommst auf die Welt, du liegst an der Brust, du wirst groß, durchaus heimlich, du wirst von deinem Vater verprügelt, du gehst zur Armee, du heiratest, du bekommst Kinder, du schlägst deine Kinder, du wirst alt und du stirbst als weiser Mann. Jedes Leben ist so. Sie wollen mich nach Algerien schicken. Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht sterben. Wie soll ich denn heiraten, Kinder kriegen, alt und weise werden, wenn ich bald sterbe? Das ist der Preis für deine Privilegien. Ich habe keinen Vater gehabt. Also habe ich meinen Dienst geleistet. Als ich dran war, war noch kein Krieg. Also habe ich ihn kommerziell geleistet. Ohne Scherereien. Wie ist es bei der Armee? Es ist gar nicht so übel, mein Junge. Man steht früh auf, geht früh ins Bett, lernt Kameraden kennen, bekommt Urlaub. Man hatte keine Geld zu sorgen. Man denkt an nichts. Es ist sehr gut. Ich sollte eigentlich keinen Militärdienst leisten. Ich habe Plattfüße. Warum sollte ich hin, wenn Leute mit Plattfüßen normalerweise nicht hin müssen? Hast du Plattfüße? Mein Vater hat sie, also habe ich sie auch. Anders geht's nicht. Wenn sie dir gesagt haben, dass du hin musst, hast du entweder keine Plattfüße oder Leute mit Plattfüßen müssen dienen, wie alle anderen auch. Eins von beiden, anderes geht's nicht. Dauert das lange, ein Krieg? Wenn es einmal angefangen hat, weiß kein Mensch, wann es wieder aufhört. Vielleicht müssen noch deine Kinder hin. Wenn ich falle, habe ich keine Kinder. Vielleicht fällst du nicht. Im Krieg fallen nicht alle. Und als Verwundeter? Wenn ich als Invalide zurückkomme? Nicht alle werden im Krieg verwundet. Du kommst vielleicht kerngesund und braun gebrannt zurück. Wie ist es in Algerien? Das habe ich vergessen. Erinnere dich. Ich habe es vergessen. Warum denkst du nur ans Geld, Aziz? Du machst nichts außer arbeiten. Arbeiten für Geld. Hör auf zu arbeiten, Aziz. Ich rede mit dir. Weil ich Geld brauche. Weil ich mit dem Arbeit Geld verdiene und weil ich mit dem Arbeit nicht aufhören kann, weil dein Vater mich schlecht bezahlt. Ich werde ihm sagen, er soll dich besser bezahlen. Und wie ist der Krieg, Aziz? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gewusst. Und ich will es nicht wissen. Heute Abend gehen wir zu Saifi. Du wirst deine Traurigkeit vergessen. Ich will meine Traurigkeit nicht vergessen. Und der Tod, wie ist das? Woher soll ich das wissen? Man braucht kein Geld mehr. Kein Bett zum Schlafen. Nichts tut mir weh. Ich vermute, es ist gar nicht so schlecht. Ich will nicht sterben. Du wirst eine Heldin sein, Mathieu. Die Franzosen kommen sich vor wie 55 Millionen Helden. Warum solltest du eine Ausnahme sein, mein Junge? Du bist kein größeres Arschloch als Jan Franzosen auch. Wisch dir das Gesicht ab. Sie konnte glauben, du weinst. Aber ich weine ja, Aziz. Ich weine ja. Du weinst, Mathieu? Sie machen Witze. Ich habe in meinem Leben noch nie geweint. Ich werde heute nicht damit anfangen. Ich habe es gern, Aziz, wenn in diesem Haus Trauer herrscht. Im Wohnzimmer schmollt Mathilde mit Monsieur, Mathieu weint, Fatima stöhnt über die Kälte, Edouard sitzt über seinen Büchern. Alles ist ruhig, still und traurig. Das Haus gehört uns. Ich rede nie abends aus dem einfachen Grund, weil der Abend ein Lügner ist. Weil ich selber eine Lügnerin bin. Ich war es schon immer und gedenke es zu bleiben. Der Abend und ich passen nicht zusammen. Zwei Lügner heben sich in der Wirkung auf. Und wenn Lüge gegen Lüge steht, fängt die Wahrheit an, ihre dreckige Nase auszustrecken. Vor der Wahrheit graut mir. Darum rede ich abends nicht. Jedenfalls versuche ich es. Denn es stimmt auch, dass ich ein bisschen geschwätzig bin. Die wahre Last in unserem Leben sind die Kinder. Sie lassen sich zeugen, ohne jemanden nach seiner Meinung zu fragen. Und dann sind sie da, gehen einem das ganze Leben auf den Nerven. Sie warten in aller Ruhe darauf, das Glück zu genießen, auf das man sein ganzes Leben hingearbeitet hat. Und das zu genießen uns, wenn es nach ihnen geht, keine Zeit bleiben soll. Man müsste das Erben abschaffen. Das macht die kleinen Provinzstädte so unerträglich. Man müsste das ganze Fortpflanzungssystem ändern. Die Frauen müssten Kieselsteine zur Welt bringen. Ein Kiesel stört niemanden. Man hebt ihn auf, man legt ihn im Garten in eine Ecke, man vergisst ihn. Die Kiesel müssten Bäume zur Welt bringen, der Baum einen Vogel, der Vogel einen Teich. Aus den Teichen kämen Wölfe und die Wölfinnen würden Menschenbabys zur Welt bringen und säugen. Ich war nicht zur Frau geschaffen. Ich wäre Adrians Blutsbruder gewesen. Wir würden uns auf die Schulter hauen. Wir würden die Bars unsicher machen und ausprobieren, wer wen über den Tisch zieht. Wir würden uns nachts geile Geschichten erzählen. Und manchmal würden wir uns in die Fresse schlagen, bis wir umfallen. Aber auch zum Mann war ich nicht geschaffen. Vielleicht noch weniger. Männer sind zu blöd. Fatima hat recht. Nur, dass sie nicht wirklich recht hat. Untereinander können Männer Kameraden sein. Wenn sie sich mögen, dann mögen sie sich. Sie fahren sich nicht an den Karren. Übrigens fahren sie sich deswegen nicht an den Karren, weil sie so blöd sind. Sie kommen gar nicht auf die Idee. Sie haben im Hirn ein paar Schubladen weniger als wir. Wenn Frauen Freundinnen sind, fahren sie sich liebend gern an den Karren. Sie mögen sich. Und weil sie sich mögen, tun sie einem alles an, was sie einem antun können. Weil sie eben ein paar Schubladen mehr im Kopf haben. Jedenfalls fährt Adrian mit mir zurück. Das ist klar in meinem Kopf. Ich habe ihn gewollt, ich kriege ihn. Ich bin ohne ihn hergekommen und ich fahre mit ihm wieder weg. Habe Ruhe. Genug gelogen. Aziz, Fisa, Herz Habak, Polo Michalso, Anna Eisnapfel Hanut. Mesele Heile sei viel. Helaische Serban. Ich mach zu. Zahlt und geht heim. Zahlt ihr? Dieser Arsch denkt nur ans Geld. Wo ich kenne, Seifi. Kulhum nazm naqfel hanut. Halt's Maul, Schnauze. Ich will keine Scherereien. Die Rechnung, beeilt euch, die Rechnung. Aziz, maddorisch für Trick, für eine Sache. Raham Rassisten, Idoro. Die Faschisten zünden mir den Laden über den Kopf an. Sie sind übergeschnappt. Die Rechnung. Aziz, عندك تخرج من الدار. قل لهم يخلصوني واخرجوا. Bezahlt ihr? Die Welt ist beschissen. Für alles, was Spaß macht, muss man zahlen. Mir hängt der Spaß zum Hals raus. Mach dir keine Sorgen, Mathieu. Das ist die Schwermut nach dem Vögeln. Warum reißen sich die Frauen um dich, Edouard? Du bist ein Kümmerling, du bist hässlich, du siehst aus wie ein Vollidiot. Die Frauen sind blöd. Ich begreife sie nie. Das kommt schon noch. Da ist einer, der nicht aus dem Viertel kommt. Ich habe gesehen, wie er um meinen Laden herumgeschlichen ist. Gestern, vorgestern und heute. Er wollte vielleicht zu den Nutten. Nein, zu den Nutten ist er nicht. Kann man in deinem Viertel nicht spazieren gehen, ohne dass du es mit der Angst kriegst? In diesem Viertel geht man nicht spazieren. Ich habe nicht gesagt, dass ich Angst habe. Das habe ich dann auch nicht. Hört mit eurem arabischen Gequatsche auf! Die Rechnung. Warum ausgerechnet ich? Wir sind hier zu dritt. Der Kümmerling, der Araber und ich. Ich bin nicht der Araber. Das ist der Aziz, Wufred. Wenn du kein Araber bist, was bist du dann? Ein Franzose? Ein Dienstbote? Ein Arsch. Ich bin ein Arsch. Aziz kennt man nur mit Namen, wenn man Geld von ihm will. Ich bin der Arsch in einem Haus, das nicht mir gehört. Ich pflege einen Garten, ich schrubbe Dielen, die nicht mir gehören. Und mit dem Geld, das ich verdiene, zahle ich Steuern in Frankreich, damit es Krieg führt gegen den Front National. Ich zahle Steuern an den Front National, damit er Krieg führt gegen Frankreich. Und wer verteidigt Aziz? Keiner. Wer führt Krieg gegen Aziz? Alle. Sag nicht sowas, Aziz. Der Front National sagt, ich bin Araber. Mein Chef sagt, ich bin Dienstbote. Und ich sage, ich bin ein Arsch. Ich scheiße auf die Araber, auf die Franzosen, auf die Chefs und auf die Dienstboten. Ich scheiße auf Algerien, ich scheiße auf Frankreich. Ich bin für nichts und gegen nichts. Und wenn man mir sagt, ich sei dagegen, wenn ich nicht dafür bin, gut, dann bin ich eben gegen alles. Ich bin ein richtiger Arsch. Er ist besoffen. Der Ramadan macht ihn fertig. Der Welt sei er, ja, es ist. Rani marhafen Asha Saifi. Wallach marhafen Asha. Machen Sie nicht solchen Lärm. Plantier klebt mir an den Fersen. Ich habe Angst, dass Sie im Dunkeln verduften. Plantier, ich werde Sie... Nur zu Ruhe. Wo ist Sablon? Sehen Sie, Plantier, mir kleben Sie an den Fersen und in der Zwischenzeit verschwindet Sablon. Wahrscheinlich ist er in seinem Landhaus. Und wir müssen die Kastanien allein aus dem Feuer holen. Mit deinen Dummheiten, still, das Mädchen immer. Kommt. Glaubst du, ich hätte auch nur einen Augenblick daran geglaubt? Und Fugblödsinn. Wo gibt es das heute, dass einem Leute erscheinen? Selbst die Mutter Gottes würde sich das nicht trauen. Sei auf der Hut, Fatima, sei auf der Hut. Dein Onkel wartet nur darauf, dass sich dein Irrsinn zeigt, um dir einen Strick daraus zu drehen. Da ist sie. Schlau, schlau, mein Schwesterlein. Die Kälte, das Licht hinter dem Nussbaum. Marie. Das Café Saifi. Jetzt hängen wir drin. Schnauze, Marie. Schauen Sie Marie. Sich die Irre an. Marie, schauen zeigen Sie sich auch den anderen. Sie glauben mir nicht. Warum sollte ich mich den anderen zeigen, Dummerchen? Weil... Sei still. Ich kenne sie zu gut. Borny, Plantier, diese möchtegerne Honoratioren, diese Bauerntrampel. Wenigstens Maman, wenigstens ihr. Kommt nicht in Frage. Sie ist eine dumme Gans. Dann meinem Onkel, damit er mir nichts Böses antut. Er wird dir Böses antun. Er hat es mir angetan und er wird es dir antun. Durch Reichtum wird man kein anderer Mensch. Dieser Adrien, der sich hinter dir im Gebüsch versteckt, ist aus dem Dreck gekommen und hat noch immer schmutzige Füße. All diese Männer im Gebüsch stinken nach Kleinbürger und Neureich. Du bist auch nicht besser. Also was jetzt? Mir tut sich nichts. Das Mädchen, schauen Sie das Mädchen, wie er sich aufregt. Richte deiner Mutter aus, sie ist eine Närrin. Diese Närrin hat das kleinere Erbteil genommen und hatte sich selber ausgesucht. Sie wollte lieber dieses lächerliche Haus als die Fabrik. Wenn sie schon kleinbürgerlich war, hätte sie wenigstens reich sein können. Jetzt ist sie nichts, gar nichts. Ich schäme mich für sie. Marie, wie sind Sie gestorben? Das Mädchen ist verrückt, da ist kein Zweifel. Wo ist Sablon für das Protokoll? Wie sind Sie gestorben? Hör auf, dich zu verstellen. Hör auf, dich in etwas hineinzusteigern. Marie, wie bist du gestorben? Maman will es wissen. Ich hau ab, ich hab's eilig. Glaubst du, ich hab nichts anderes zu tun? Eine Erscheinung. Anscheinend ist hier eine Erscheinung. Diese Frau ist immer stockbesoffen. Eine Erscheinung, ich bin mir sicher. Nur die Unschuld hat die Augen, sie zu sehen. So war es auch in La Salette, in der Rue du Bac, in Mexiko, überall, überall. Mama Rosa, Mama Rosa, in meinem Garten ist eine Heilige. Ziehst du dir die Schuhe an? Deinetwegen bin ich mit allen verkracht. Ich habe keine Freunde mehr. Mein Sohn ist tot, oder so gut wie. Ich habe in dieser Stadt nichts mehr zu schaffen. Es ist gut, sich mit seinen Freunden zu verkrachen. Alle 7 Jahre muss man es tun. Man kann sein Leben nicht mit seinen Internatskameraden verbringen. Und wo gehst du hin? Nach Algerien. Und du bist verrückt. Du bist doch selber hingegangen. Wohin soll ich denn sonst? Ich bin nie weggekommen. Selbst meinen Militärdienst habe ich eine Straße weiter abgeleistet, weil ich Probleme mit den Füßen hatte. Es gibt nur Andorra, Monaco, Genf. All diese Paradiese für Reiche. Die einzigen Orte, wo sich zu leben lohnt. Man ist unter Reichen. Dahin kommt nie ein Krieg. So gut geht die Fabrik nun auch wieder nicht. Deinetwegen habe ich sie vernachlässigt. Leiste Schadenersatz und ich haue ab nach Tahiti. Keinen Rotnähler. Geh doch nach Algerien. Dort unten ist es auch warm. Warum bist du dann weggegangen? Ich habe mich gelangweilt. Das schöne Wetter ist nicht von dieser Welt. War da nicht Krieg oder sowas? Madame, Madame! Ihre Tochter Fatima ist plötzlich übel geworden. Sie stöhnt, sie krümmt sich, sie lässt sich nicht anfassen. Knöpfen Sie ihr den Hemdkragen auf, ziehen Sie ihr diesen lächerlichen Kleiderpanzer vom Leib. Man muss einem ja übel werden. Sie will nicht, Monsieur. Sie sagt, ihr ist kalt, sie schlottert, sie klappert mit den Zähnen und will nicht. Ziehen Sie sie mit Gewalt aus. So, du hast dich in Algerien also gelangweilt. Ja, ich habe mich gelangweilt. Weil ich nicht da war? Ich habe mich gelangweilt, Adrien. Auch ich habe mich gelangweilt. Aber du bist hier geblieben. Ich habe mich hier gelangweilt. Du hast deinen Sohn gehabt. Madame, Madame, was für ein Unglück. Was ist denn schon wieder? Ihre Tochter ist schwanger, Madame, und sie kommt nieder. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Leisten Sie ihr Geburtshilfe. Ziehen Sie, schneiden Sie die Nabelschnur durch. Das können Sie doch, oder? Sieh an, deine Fatima. Sie sieht so harmlos aus, aber sie weiß, wo es lang geht. Dafür muss man nicht wissen, wo es lang geht. Na, du musst es wissen. Sei du still. Ich kenne meine Sünden. Adrien, du kannst nicht weg. Du hast deine Frau, deine Gattin, deine Konkubine. Die arme Mart kommt nicht allein zurecht. Und dann glaube ich auch, dass sie dich liebt, mein Junge. Eine Frau, die einen liebt, wird man so schnell nicht los. Mam Kölö wird sich um sie kümmern. Außerdem ist es mir egal. Ich hätschle doch keine Säuferin. Arme Mart. Ach, die Männer sind Schweine. Aber dann erbt ja deine Tochter, wie heißt sie nochmal, das Haus. Deine Tochter ist ein durchtriebenes Luder. Die Frauen halten das Unglück besser aus, das ist alles. Das Unglück der anderen, ja. Im fremden Unglück blühen sie auf. Übrigens, was bist du hübsch, Mathilde, meine Schwester. Erben wird sie jedenfalls gar nichts. Ich verkaufe die Bruchbude und haue ab. Wo gehst du hin, Mathilde? Was kann dir das ausmachen, mein Bruder? Was kann dir das ausmachen? Bin ich wirklich so hübsch? Ich meine, noch? Noch ein bisschen hübsch? Das bist du, Mathilde. Wirklich. Welches Unglück wollen Sie uns jetzt wieder melden, Mam Kölö? Sie machen ja ein Gesicht, dass die Blätter an den Bäumen welken. Oh, Madame, Monsieur. Was denn? Willst du nicht raus? Schaffen Sie es nicht. Soll ich einen Arzt rufen? Nicht nötig, Monsieur. Im Gegenteil, es ist alles gut gegangen. Ja, was denn? Ist es tot? Oh nein, Madame. Ganz im Gegenteil. Was heißt das? Also lebt es? Sie leben, Madame. Sie leben. Es sind zwei. Und bevor sie in Ohnmacht fiel, hat sie ihnen zwei seltsame Namen gegeben. Was für Namen? Remus, glaube ich. Und den zweiten Romulus. Ich werde verkaufen und weggehen. Ich auch. Ich sehe nicht ein, warum ich darauf verzichten sollte. Aus dem Haus, liebe Schwester, wirst du eine hübsche Summe herausschlagen. Und du aus deiner Fabrik, mein guter Adrian. So viel auch wieder nicht, so viel auch wieder nicht. Bei mir genauso. So viel auch wieder nicht. Ja, was denn, Madame Kelleu? Warum bleiben Sie da stehen, wie angewurzelt? Reden Sie oder verschwinden Sie. Reden Sie! Was gibt es jetzt schon wieder? Es ist nämlich... Etwas nicht mit Ihnen in Ordnung? Sind Sie blind? Verkrüppelt? Sind Sie zusammengewachsen? Oh nein, Madame, ganz im Gegenteil. Also alles in Ordnung? Sie sind prächtig. Leider, Madame. Groß, stark, laut. Mit strahlendem Blick. Eine Augenweide, leider. Worüber beklagen Sie sich dann? Ich beklage mich nicht, Madame. Ich beklage mich nicht. Ich beklage Sie. Aha, mich? Und was kann mir passieren, bitteschön? Reden Sie, Ma'am Kelly, oder mir rutscht die Hand aus. Es ist nämlich so, dass Sie... Ja? Sie sind... Ja, lassen Sie es raus, Herr im Himmel. Schwarz, Monsieur. Sie sind rabenschwarz und haben krauses Haar. Beeil dich, Adrian. Herr im Himmel, beeil dich. Das dauert ja ewig, bis du die Schuhe geschnürt hast. Ich komme. Warum hast du es so eilig? Ach, weil ich nicht mit ansehen will, wie die Kinder meiner Tochter groß werden. Die zwei werden in dieser Stadt Stunk machen, mein Lieber. Und zwar schon bald. Ich dachte, du bist zurückgekommen, um selber Stunk zu machen. Zu spät für mich, mein Lieber. Ich werde mich damit begnügen, dir auf die Nerven zu gehen. Oh, fang nicht damit an, Mathilde. Fang nicht damit an. Das nennst du anfangen? Mein Adrian?